2016 erschien eine überaus aufschlussreiche Studie der Anthropologen Hervey Peoples, Pavel Duda und Frank Marlow, die unseren Ansatz der kulturellen Evolution eindrücklich durch die Untersuchung heute lebender Jäger- und Sammlergesellschaften bestätigt. Sie analysierten ein Sample von 33 Kulturen, die über den gesamten Globus verteilt sind, auf die jeweils vorhandenen spirituellen und religiösen Elemente, um so deren Verwurzelung in der Tiefe der evolutionären Vergangenheit zu rekonstruieren. Die Anthropologen stützten sich dafür auf phylogenetische Methoden, wie sie in der Linguistik und der Genetik verwendet werden, um Entwicklungsstammbäume zu rekonstruieren. Die Analyse zeigt, dass sich animistische Vorstellungen in 100% der untersuchten, heute noch existierenden Jäger- und Sammlerkulturen finden. Der Glaube an Götter dagegen lässt sich nur bei 39% nachweisen. Götter, die aktiv in das menschliche Leben eingreifen, sind sogar nur bei 15% bekannt. Dass die Ahnenverehrung sich auch nur bei 45% findet, wird uns noch interessieren. Schamanismus immerhin kennen 79% der untersuchten heutigen Jäger und Sammler. Das heißt aber längst nicht alle. Das empirisch abgestützte Fazit von Peoples, Duda und Marlow lautet: Animismus ist keine Religion oder Philosophie, sondern ein Grundzug menschlichen Denkens. Sie gehen davon aus, dass es älter als die menschliche Sprache und deshalb universal bei allen Menschen verbreitet ist. Wichtig für uns: Die Studienautoren verwenden einen sehr weiten Schamanismusbegriff. Für sie ist ein Schamane, gleich ob weiblich oder männlich, ein sozial anerkannter Heiler und Problemlöser, einer, der rituelle Fürbitten ausführt, der sich dazu zuweilen auch auf erweiterte Bewusstseinszustände stützt und zwischen der Welt der Geister und der der Menschen vermittelt, den Zusammenhalt stärkt und für das physische und mentale Wohlergehen sorgt. So haben im heutigen Afrika die Kung und Kwi Schamanen. Die Hadza, Akka und Mbuti aber haben keine. Das, was Peoples, Duda und Marlow als Schamanismus definieren, unterscheidet sich also von jenen Evolutionsforschern, welche die Trance ins Zentrum stellen. Die Anthropologen gehen von einem bedeutend weiter gefassten Set an rituellen Techniken aus, von denen Trance ein Element sein kann. Viele Schamanen, was hier eigentlich indigene, spirituelle Experten meint, kommen ohne aus. Peoples und Co. sehen diesen weiten Schamanismus als ersten Schritt animistischer Spezialisierung an. Das Entstehen eines solchen Teilzeitexpertentums verorten sie zeitlich schon im letzten Eiszeitalter. Gerade auch dort, wo Klimaveränderungen oder das Leben in neuen Umwelten die Menschen vor große Herausforderungen stellten.